So dringe in das weite Erdenrund ein von der Königin erfüllter Mund. Ihr Ruhm soll bis zum Achsen des schön gestirnten Himmels wachsen. Die Königin der Sachsen und der Polen sei stets des Himmels Schutz empfohlen. So stärkt durch sie der Pol so vieler Untertanen längst erwünschtes Wohl. So soll die Königin noch lange bei uns hier verweilen und spät, ach spät zum Sternen.